WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt der Sinn des Lebens. Und ich frage euch, was ist der Sinn eures Lebens und was glaubt ihr, was ist der Sinn überhaupt von allem, von der Welt, von der Erde, vom Universum? Albert Einstein hat gesagt, nach dem Sinn oder Zweck des eigenen Daseins sowie des Daseins der Geschöpfe überhaupt zu fragen, ist mir von einem objektiven Standpunkt aus stets sinnlos erschienen. Und der Musiker Casper sagt, der Sinn des Lebens ist Leben. Das war's. Was denkt ihr? Was ist der Sinn eures Lebens? Ist der Sinn vielleicht für euch Gutes zu tun? Ist der Sinn eures Lebens Kinder aufzuziehen oder einfach nur Spaß zu haben? Viele Leute sagen das ja, ich bin auf der Welt und will Fun und Spaß und das war's dann auch. Oder ist der Sinn eures Lebens vielleicht euren Glauben zu leben oder Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen? Oder seid ihr von einer ganz anderen Fraktion und ihr sagt, das ist alles sinnlos. Das Leben ist sinnlos, der Tod ist sinnlos, jedes Nachdenken darüber erübrigt sich eigentlich, weil alles Zufall ist und eigentlich ohne Bedeutung. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Bodo. Bodo ist 41. Guten Morgen, Bodo. Guten Morgen, Domian. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ja, der Sinn des Lebens, das ist ja eine Frage, die sich eigentlich alle Menschen, jeder Mensch schon mal so für sich gestellt hat. Ja. Was ist deine Antwort? Also ich hab mit 14 Jahren einen Schlaganfall bekommen. Ja. Und dadurch hat sich mein Sinn des Lebens natürlich völlig verändert und verschoben. Lass mich kurz unterbrechen. Mit 14 ja. Jahren ein Schlaganfall. Das ist ja höchst ja. ungewöhnlich. Wie kam es dazu? Weiß ich nicht. Hat man nicht rausbekommen. Es gibt keine medizinische Ursache dafür. Ich mhm. weiß nur, ich hatte eine Thrombose in der Halsschlagarterie. Ja. Und das war dann anschließend oder bin jetzt schwerbehindert, halb seitengelähmt. Mhm. Das sind die Folgen von diesem Schlaganfall. Ja. Genau. Und dadurch natürlich noch Folgeerkrankungen, Arthrose, Skelettveränderungen durch das Wachstum mit mhm. dem Schlaganfall, der Asymmetrie und so weiter. Das heißt, wie sehr eingeschränkt bist du in deinem Leben und im Alltag? Ich bin schon eingeschränkt, aber ich versuche die Einschränkungen so wenig wie möglich an mich herankommen zu lassen. Mhm. Also ich versuche so viel wie möglich normal im Leben oder am Leben teilzunehmen. Ja. Okay, damit ja. ich es mir gut vorstellen kann und die Zuschauer und Zuhörer auch. Kannst du dich alleine bewegen? Ja, das kann ich, ja. Kannst du gehen? Ich kann gehen, ja. ich wohne in einer Wohnung, selbstständig und alleine. Mhm. Also das geht alles. Ich konnte auch zwei Kinder in die Welt setzen. Mhm. Mhm. Und Mein Wille und mein Überlebenswille und mein Wille, an diesem Idealleben teilzunehmen, ist so stark und ist so manifestiert, dass ich da keinen Zweifel dran aufkommen lasse, dass ich als normaler Mensch in der Gesellschaft mhm. bin. Also ich fühle mich nicht irgendwie an den Rand gestellt oder... Ja. oder Bist du berufstätig auch? Ich war berufstätig bis vor 4 Jahren ja. und bin jetzt dann allerdings durch die ganze Folgeerkrankungen berentet. Was sind die für dich schwierigsten oder heftigsten Folgeerkrankungen? Die Schmerzen, die ich habe, mhm. Durch die Asymmetrie, die ich jetzt seit 26 Jahren halt habe. Heißt das, wenn man dich sehen würde, dass du auch schief gehst oder schief sitzt? Nee, das nicht. Also wenn du mich so siehst, würde es dir wahrscheinlich nicht mal auffallen. Mhm, Also wenn ich könnte jetzt dann dir gegenüber sitzen und du würdest nicht merken, dass ich irgendwie gelähmt bin oder eingeschränkt bin. Also das, die schlimmsten Sachen sind die Schmerzen durch die Asymmetrie und was noch? Dass ich halt nicht Sport machen kann, dass ich nicht weit oder Distanzen laufen kann, dass ich nur eine Hand benutzen kann. Mhm. Das sind eigentlich die größten Dinge, die ich zu bewältigen habe. Jetzt kommen wir zu unserer Frage nach dem Sinn des Lebens. Wie beantwortest du diese Frage für dich? Also der Sinn meines Lebens ist also auf gar keinen Fall Party machen und Spaß haben, sondern mir geht es eigentlich darum, meinen Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Mhm. Und meine Erfahrungen, weil es gibt nicht viele Schlaganfallpatienten, die ein Vierteljahrhundert damit leben müssen. Mhm. Ich versuche einfach, diese Erfahrungen weiterzugeben. Ja, genau. Aber wie gibst du die Erfahrungen weiter? Wie machst du das? Über Sprache, über Gespräche. Also ich fahre viel mit dem Zug und mit der Bahn. Mhm. Und egal, wohin ich fahre, sind meistens dann so 1-2 Stunden, die ich dann in einem Zug sitze und da entstehen Gespräche. Okay, das sind dann zufällige Gespräche. Bist du denn auch irgendwie aktiv in Selbsthilfegruppen oder? Nee, das war ich früher, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Mhm. Also ich war früher mal in einer Schlaganfallgruppe, aber das waren dann zum Teil Menschen, die 40 Jahre oder 50 Jahre älter waren als ich. Mhm. Und zu diesen Menschen habe ich dann zum damaligen Zeitpunkt keinen Bezug gehabt. Jetzt heute könnte ich mir das wieder vorstellen, aber... Also wir gehen nochmal zurück zu der Rundfrage. Der Sinn des Lebens ist, dass du deinen Kindern ins Leben hilfst, dass die einen guten Start haben. Das ist für dich sinngebend. Ja. Und dass du deine Krankheit, dass du alles andere davon profitieren können. Ja. Und was noch? Genau. Dass ich jedem Menschen, den ich kenne, vermitteln möchte, dass es Aufgeben keine Option ist, sondern dass es das Kämpfen... Mhm. Und da kommt eben dein Schlaganfall ins Spiel, dass du, wenn du diesen Schicksalsschlag selbst nicht erlitten hättest, könntest du das auch nicht, natürlich nicht dann so glaubhaft weitergeben wollen. Natürlich nicht, ja. Verstehe, das ist natürlich also ein guter... Das sind Erfahrungen, die... Ich sage, wenn ich mit jemandem rede, sage ich immer, du kannst dich darin nicht reinversetzen, weil du das nicht selber hast. Mhm. Ja, wenn ich mit jemandem rede, der komplett gesund ist. Also den Sinn kann man auch dann so formulieren, dass du aufgrund deines Schicksals ein glaubwürdiger Gesprächspartner bist und insofern anderen Menschen auch sehr viel Mut zusprechen kannst, dass, wenn es schwer ist, sie auch sich weiter bemühen sollten und kämpfen sollen. Ja, genau. Mhm. Weil Aufgeben ist, es ist einfach keine Option. Es kämpfen, es lohnt sich auf jeden Fall zu kämpfen. Ein Beispiel, ich habe, es gibt beim Schulbinden zum Beispiel ein Problem, als wenn du nur noch eine Hand hast, geht es ja nicht. Mhm. Ja, und es gibt da eine Einhandschnürung und diese Einhandschnürung, die wollte ich nicht. Mhm. Und dann habe ich mich ein halbes Jahr lang jeden Tag eine Stunde hingesetzt, habe einen Schuh auf den Tisch gestellt und habe probiert, wie ich mit meiner gelähmten Hand es hinkriege. Eine normale Bindung? Ganz normale Bindung. Mhm. Und ich kriege das jetzt, ich brauche vielleicht doppelt so lange wie du, aber ich kriege das hin, jeden Tag. Gutes Beispiel. Das heißt, du hast sehr, sehr, sehr lange daran gearbeitet, was man eigentlich kaum schaffen kann, aber du hast es geschafft. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, so etwas wirklich weiterzugeben an andere Menschen. Ja. Das finde ich ist der Zweck meines Lebens noch, dass ich meine Erfahrungen an die Menschen weitergebe, die diesen Willen nicht haben und vielleicht aufgeben würden. Oder die noch am Anfang einer schweren Erkrankung stehen. Ja, genau. Ja. Ich hatte auch in der Familie Personen, die durch Schicksalsschläge gebeutelt worden sind und denen versuche ich dann Mut zuzusprechen und sagen, hey, komm, kämpf und probier's und mach weiter. Und du bist ein glaubwürdiger Gesprächspartner. Lieber Bodo, danke für deinen Anruf. Das finde ich eine sehr gute Einstellung und wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute und mach weiter so. Ja, ich danke dir ganz recht herzlich und ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, Bodo. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr zufällig gerade zu uns gestoßen sein. Unser Thema heißt heute Sinn des Lebens. Und ich frage euch, was ist für euch der Sinn eures Lebens oder der Sinn des Lebens überhaupt? Ich habe so ein paar Zitate mal hier für die Sendung rausgesucht. Für heute zum Beispiel der ehemalige Reichskanzler Fürst von Bismarck hat gesagt, wir sind nicht auf dieser Welt, um zu genießen, sondern um unsere Schuldigkeit zu tun. Ja, bin gespannt, was ihr sagen werdet. Zum Beispiel ist hier Lore. Lore ist 67. Guten Morgen, Lore. Guten Morgen, Domian. Liebe Lore, schön, dass du da bist. Ja. Zum Thema Sinn des Lebens. Was ist der Sinn deines Lebens? Dass ich vor 3 Jahren mein Leben umgekrempelt habe. Vor ein paar Jahren? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, ja. Ja, und ich habe eine schwere Kindheit gehabt und unheimlich viel Leid gehabt. Ja. Und dann bin ich Alkoholikerin geworden. Mhm. Und bin da krank geworden. Wie viele Jahre hast du getrunken? Oh, jetzt ziemlich lange. Ja. So 15 Jahre. Ja. Mhm. Und dann habe ich vor 3 Jahren mir so gedacht, 2 Dinge kannst du jetzt machen. Entweder siehst du dahin oder du änderst dein Leben. Ja. Da habe ich das voll geändert. Ja. Und mein Sinn ist, des Lebens ist gewesen, dass ich heute sage, all dieses Leid, was ich erlebt habe, war nicht umsonst. Dann wäre ich nicht das, was ich heute bin. Wie hast du denn dein Leben jetzt vor 3 Jahren konkret geändert, Lore? Was ist jetzt anders als vor 3 Jahren? Ja, vor 3 Jahren war ich psychisch krank, hab mich ständig verletzt und so und getrunken noch und das wollte ich nicht mehr. Also du hast das Trinken sein gelassen, du hast die Selbstverletzungen sein gelassen? Alles, ja. Mir geht's so gut heute. Das muss man sich auch vorstellen, du warst da ja schon auch 64 Jahre und das ganze Leben vorher war schwierig und schlimm, kann man das so sagen? Ja, schlimm, Vergewaltigung und Schläge und ich bin ja in einer Zeit geboren, nach dem Krieg, wo das noch mit Schläge und sowas alle bei den Nonnen, ich war ja in Heim. Ja. Was war denn, wenn du dein Leben so betrachtest, was war denn das eigentlich das Schlimmste für dich in deinem Leben? Ja, dass ich keine Kindheit hatte, keine Eltern und... Du bist sehr früh zu den Nonnen schon gekommen, sehr früh. Ja, von Geburt an. Ja. Und wie lange warst du dann bei denen? Bis 13, dann haben sie mich zum Bauern getan und dann musste ich ja mal lochen. Und dann bin ich vergewaltigt worden von 2 Männern auf und nach Hause. Da warst du Kind. Mit 16 war ich da. Ja. Und so weiter und so fort. Ehe war nicht gut, ich habe 3 Kinder. Und da habe ich ein unheimlich gutes Verhältnis. Und zu den Kindern. Die haben mir immer beigestanden, vor allem mein Sohn. Und dann kam irgendwann der Alkoholismus. Ja. Auch noch andere Dinge, Tablettensucht oder dergleichen? Ja, alles. Das ist ja meistens alles zusammen dann. Da warst du so richtig tief unten. Ich war ganz tief unten. Jetzt muss ich nochmal fragen, woher hast du die Kraft und den Elan genommen, mit 64 zu sagen, ich reiß das Ruder rum? Ja, das sagen alle, ne? Die bewundern mich und ja, ich war immer trotz allem positiv drauf. Ja gut, aber man braucht ja Kraft dafür, ne? Das zu schaffen. Ja, die habe ich, ich denke, die habe ich von oben gekriegt. Die Kraft, das zu ändern und... Glaubst du an Gott? Ja. Ja. Und das hat alles seinen Sinn gehabt. So sehe ich das heute. Ja, versuch mir das doch mal zu erklären. Du hast ein schweres Leben gehabt. Du hast Leid erfahren und Ungerechtigkeiten und viele, viele schlimme Sachen. Worin besteht darin der Sinn? Was glaubst du? Ja, ich glaube, dass dass man dadurch auch anders werden kann und das Leid dazugehört zum Leben. Ja. Na, und das hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Ja, also in der eigenen Entwicklung, dass das Leid dich auch zu einer bestimmten Entwicklung führt. Meinst du das so? Ja. Ja. Ja. Jetzt lebst du heute. Wie kannst du es mal beschreiben, wie du heute lebst? Also kein Alkohol. Ja, ich lebe in einer Wohngruppe. Mhm. Und Wohngruppe in einem Altenheim oder? Nein. Das ist auf dem Gelände einer Psychiatrie. Ah. Aber das ist ein Wohnverbund. Ja. Ich wohne da jetzt. Mhm. Ne? Mhm. Das ist auch eine Klinik auf dem Gelände, aber da bin ich nicht drin mehr. Mhm. Und die Wohngruppe ist sehr anstrengend, weil alle verschiedene Drogenabhängige und so psychisch Kranke und... Könntest du auch eigentlich alleine leben in einer Wohnung? Ja. Das ging auch. Möchtest du das irgendwann auch? Nee, eigentlich nicht mehr. Ich hatte ein paar Mal so gesagt, wo es hier so schwierig war und ich immer angegriffen wurde, da wollte ich raus. Ne? Und dann haben die Betreuer gesagt, du bist so wichtig für die Gruppe. Ach so, ne? Du bist ein Halt für die Leute. Ja. Mhm. Da sind wir nochmal bei unserem, wirklich bei unserer Kernfrage. Was ist heute, da du eine Verwandlung vollzogen hast, was ist heute der Sinn deines Lebens? Ja, dass ich glücklich bin, dass ich zu mir gefunden habe, meinen inneren Frieden habe, zur Mitte meines Inneren gefunden habe und zum Beispiel unheimlich viele Glücksmomente erlebe. Sehr schön. Die ich früher nicht wahrgenommen habe. Dazu möchte ich dich wirklich sehr beglückwünschen, Lore, dass du das geschafft hast in dem Alter dann noch. Mhm. Das heißt, du bist heute ein zufriedener Mensch. Ja. Und du haderst nicht mit deinem Schicksal? Nein, überhaupt nicht. Und du hast einen guten Kontakt zu deinen Kindern, sagst du? Ja. Was ja auch sehr wichtig ist. Ja, genau. Hast du eigentlich damals vor 3 Jahren, hast du das von heute auf morgen, hast du das Leben verändert? Ja. Völlig verrückt, finde ich ganz toll. Finde ich völlig verrückt. Wir haben das gerade so gestreift, die Thematik. Hat der Glaube eine besondere Bedeutung in deinem Leben? Der Glaube an Gott? Ja, ich glaube an etwas Höheres. Mhm. Das nennt man Gott oder anders. Oder wie auch immer. Immer. Mhm. Ja. Ich lebe, ich glaube an so etwas Höheres. Ne? Und ich bin Sinn, wir sind auf die Erde gekommen, um zu leben. Anderen, ich helfe viel. Mhm. Und bin so ein zufriedener Mensch, so ein positiver Mensch. Das ist sehr toll. Liebe Lore, ich freue mich, dass dein Leben so eine Wende genommen hat. Das ist ganz toll. Beglückwünsche dich nochmal und ziehe meinen Hut vor dir. Bleib weiter so drauf. Ja, bleib ich auch. Das wird auch so sein. Und von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute Dankeschön. Für deine Zukunft. Danke und schön, dass du angerufen hast. Ja. Tschüss, ciao. Tschüss, Lore. Der große Dichter Hermann Hesse hat geschrieben oder hat gesagt, wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben. Aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind. Hier ist Anna. Anna ist 34. Guten Morgen, Anna. Ja, ich bin 53. Oh, 53, das ist aber ein großer Unterschied. Das ist nett, dass ihr mich jünger macht. Liebe Anna. Ja, Domian, ich freue mich. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Ja. Ja. Ich hatte geschrieben über die Liebe. Die Liebe. Liebe lässt uns leben. Ich weiß nicht, ob du den Bibelvers kennst aus 1. Korinther 13, 4 bis 8. Na klar. Als alter Bibelleser weiß ich das. So, und ich komme aus der evangelischen Landeskirche. Ja. Und ich habe vor 10 Jahren eine Körperverletzung erlebt. Was heißt das, Körperverletzung? Ja, es hat mich jemand zusammengeschlagen von meiner Mutter, der Nachbar damals. Und der hatte meine Mutter auf dem Kicker und die war in Urlaub und ich habe Blumen gegossen und der Russe ist dann auf mich losgegangen. Und das war vor 10 Jahren? Ich bin dann damals geflüchtet. Das war vor 10 Jahren? Ja, das war vor 10 Jahren. Was hat er genau mit dir gemacht? Der hat immer wieder mich angesprochen. Ich habe gesagt, lassen Sie mich in Ruhe. Und der wollte mit mir reden. Und ich habe gesagt, nein, lassen Sie mich in Ruhe. Ich rede nicht mit Ihnen. So. Und irgendwann hat er immer wieder hinten auf meinen Rücken getippt. Und dann habe ich gesagt, nimm deine dreckigen Griffel von mir runter und lass mich in Ruhe. Ne? Mhm. So ein kölsches Mädchen, wie ich eben halt bin. Mhm. Und naja, und dann sagte der, ich mache dich kalt. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, ja, wenn du meinst, dann musst du das machen, habe ich gesagt. Ne? Mhm. Und ehe ich mich dann versah, da hat der mir ein paar geklatscht und dann lag ich dann da, ne, im Hof. Dann sind hier Leute, die mich seit, ja, 50 Jahren, sage ich mal, kennen. Mhm. Die haben weggeschaut, ja, die mich von klein an kennen, von Baby an. Die haben weggeschaut? Die haben weggeschaut. Die haben es aber gesehen und haben weggeschaut? Ja, die haben gesehen und haben weggeschaut. Das hat mir keiner geholfen. Und hat auch keiner die Polizei angerufen? Nein, keiner. Das ist unfassbar. Kein Mensch. So, und der ist dann auf mein Fahrrad gesprungen. Das stand im Hof, also ich war im Hof. Und ich bin dann in den Keller rein und habe dann die Tür zugeknallt und habe mich da vorgestellt. Und ich habe also 95 Kilo, war 1,75. Mhm. Naja, ich bin ein proper Mädchen und habe immer gedacht, ja so, ich bin ein Fels in der Brandung, mich schaut keiner um. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und der hat dann Anlauf genommen und beim dritten Mal war dann die Tür auf. Und ich habe dann damals geschrien, Gott, wenn du real bist und wenn ich das überlebe, dann möchte ich mein Bündnis neu mit dir machen und ich will ein neues Leben anfangen. So. Nochmal, du hast gerade gesagt, der ist auf dein Fahrrad gesprungen. Ja, der ist auf mein Fahrrad gesprungen. Aber er ist nicht weggefahren. Nee, das war mein Fahrrad. Ja, klar. Aber er hat dann versucht, zu dir in den Keller zu kommen. Ja, der ist reingekommen, klar. Und ich lag auf dem Boden und dann ist er noch auf mir gesprungen. Ist auf dich drauf gesprungen. Das heißt, wie verletzt warst du? Ja, alles Prellungen, starke Prellungen. Ich habe Glück gehabt und ich wollte fliehen. Ich wollte aber durch diesen Türrahmen fliehen, also wieder raus in den Hof und mein Fahrrad schnappen und nach Hause. Und dann stand also von ihm die Frau im Türrahmen mit dem Kind in dem Arm, links. So, und ich konnte also nicht durch. Ich konnte die Frau ja auch nicht schlagen. Die hatte das Kind auf dem Arm. Ich meine, ich bin selber Mutter, ne? Ich war eine alleinerziehende Mutter. Mein Sohn ist mittlerweile heute, der wird jetzt 28 Jahre alt nächste Woche. So, und ich bin dann geflüchtet ins Treppenhaus, bis ich das realisiert habe. Ich muss ins Treppenhaus, in die Wohnung rein zu meiner Mutter. Und von dort an habe ich damals meinen Sohn angerufen und der ist dann gekommen. Und dann sind wir direkt zur Polizei ins Krankenhaus. Bin dann untersucht worden, klar, geröntgt alles, so, ja, und dann hat eine Freundin von mir gesagt, ich soll über einen weißen Ring das doch machen, ne, und ich habe gesagt, nein, ich will was nicht, machen? Ne, und naja, dann... Halt, langsam, was machen über den weißen Ring? Ja, ich sollte, dass die einen auch helfen, ne, über, ja, jetzt Gewaltopfer, die helfen dann, wenn Leute da zusammengeschlagen worden sind, da kümmern die Leute, die helfen dann weiter, ja. Aber ich wollte das nicht. Ne? Wir machen hier nochmal kurz einen Punkt, bevor du weitererzählst. Ja. Kannst du uns begreiflich machen, warum dieser Mann so ausgetickt ist? Nein, kann ich nicht. Was wollte der denn von deiner Mutter? Keine Ahnung. Der hatte einen Hass auf meine Mutter und war besser, dass ich das abgekriegt habe als meine Mutter. Ja. Meine Mutter hatte schon länger Streit mit ihm. War der besoffen, als er das gemacht hat? Das weiß ich nicht. Also ich habe nichts Alkoholisches gerochen. Aber die trinken ja auch Wodka und Wodka kann man ja nicht riechen, ne? So, jetzt solltest du mit dem weißen Ring in Kontakt treten, dass die dir ein bisschen helfen. Hast du nicht gemacht? Nein, nichts gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich bin dann damals auf dem Markt. Und samstags. Und da waren viele aus der Freikirche. Und dann sagte eine, das nennt sich immer bei den Straßeneinsatz, ein Geschenk für dich. Annehmen, auspacken und leben. Und dann sagte der, ich sehe so traurig aus, ob er mit mir beten könnte. Da habe ich gesagt, ja, Gebet tut immer gut, ne? Ja, und dann hat er für mich gebetet und dann habe ich dann so weinen müssen und dann sagte der, warum weinst du denn? Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Körperverletzung erlebt und ich bin so fertig, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, könntest du denn deinem Peiniger vergeben? Dann habe ich gesagt, Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich sage, ich möchte aber keinen Hass in meinem Herzen haben, sage ich, das weiß ich schon. Mhm. Ja, und dann hat er mit mir so ein Übergangsgebet gemacht und dann hat er mit mir gebetet und dann haben die mich eingeladen, mal reinzukommen in die Gemeinde. Mhm. So, und dann bin ich dann sonntags hin in den Gottesdienst. Das heißt, du bist seitdem Mitglied einer freien ja. Gemeinde. Ja, ich habe dann sehr viel gelernt über Liebe, über Demut, über mich selber, dass ich auch verletzt worden bin, aber dass ich auch andere mal in meinem Leben verletzt habe. Mhm. Oder verbal mit Wörtern, ja, dass ich auch viele in meinem Umfeld früher verletzt habe. Und dann ist mir das klar geworden. Ja. Ich bin ja auch kein perfekter Mensch, wir sind ja alle keine perfekten Menschen. Ja, konntest du denn dann dem Täter verzeihen? Ja, das hatte etwas länger gedauert, weil ich habe das vor der Gemeinde gesagt, das war im April, Anfang April habe ich damals die Körperverletzung erlebt, ja. Vor 10 Jahren und im August, 26. August habe ich mich taufen lassen, habe ich mein Bündnis neu gemacht in der freien Gemeinde. Du, ja. du warst vorher aber Mitglied der normalen evangelischen Landeskirche. Bin das auch noch. Bist du es immer noch? Mhm. Ich bin immer noch. Ich war in der jüdischen Gemeinde im Gottesdienst in Bonn. Ich war in Köln. Ich war bei den Romas. Mhm. Das ist auch, die nehmen dich ganz toll auch auf. Mhm. Ich war schon bei den Brasilianern in Köln. Das ist sehr lebendiger. Das heißt, Gottesdienst. Das ist sehr interessant. Das heißt, du switchst so von Gemeinde zu Gemeinde. Ja, ich schau mal rein, wie die anderen auch leben. Wir waren auch bei den Muslimen im Gottesdienst. Mhm. Ja, ich finde das interessant, die verschiedenen Religionen. Und da kommen wir auf einen Punkt zu sprechen, den du gerade am Anfang gesagt hast. Denn letztendlich ist natürlich die Essenz aller Religionen letztendlich die Liebe. Ja, richtig. Und so das ist ja das, was uns Gott hinterlassen hat. Mhm. Na? Die Liebe ist das größte Geschenk auf Erden. Nur wenn das alle richtig danach leben würden, hätten wir nicht so viel Hass auf dieser Welt. Das heißt, der Lebenssinn für dich ist die Liebe an andere Menschen weiterzugeben und von der Gottesliebe erzählen und dass man wertgeschätzt ist und dass man geliebt auch von Gott ist. Was sagst du Leuten, die nicht an ein höheres Wesen und nicht an Gott glauben? Ja gut, man kann ja darüber reden. Jeder ist ja anders, aber man kann es ja stehen lassen, versuchen. Also ich evangelisiere nicht, aber ich kann nur aus meinem Leben erzählen, wie ich es erlebt habe und wie ich auch Gott in meinem Leben erlebt habe, wie er zu mir gekommen ist. Das heißt, letztendlich hast du diese, kann man das so sagen, hast du diese Einsicht oder diese Wende in deinem Leben genommen durch diese Gewalteinwendung? Ja, ja. Sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht so passiert. Nein, ich bin zwar immer in der evangelischen Landeskirche gegangen, aber ich hatte immer eine Leere in meinem Herzen. Mhm. Ich habe das manchmal nie verstanden, was der Pastor da gepredigt hat. Mhm. So, und hier wurde mir das erstmal erklärt und wir haben auch, ich sag mal, montags ist immer bei uns Gebetskreis, dann beten wir, also auch für den ganzen Rhein-Sieg-Kreis, ne? Dann, ich sag mal, für das Kreishaus, die Verantwortlichen, für unseren Bürgermeister, für unsere Kinder, für alles, was auf der Welt passiert, diese Katastrophen, Schutz für die Teenager, die Gewalt, dass sie zunehmen, dass die Teenager auch viel Schutz brauchen, Gottes Schutz, die Verantwortlichen eben halt. Ich sehe, dass also der Glaube an das höhere Wesen für dich sehr entscheidend ist, aber noch wichtiger ist es, Liebe zu leben und Liebe zu geben. Ja, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf, Anna. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Für deinen neuen Umzug in Berlin. Naja. Und Berliner sind dufte, weil meine Mutter ist nämlich aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Auch toll. Insel Usedom. Ah, super. Ist auch super. Eine Reise wert. MacPom ist super, ja klar. Ja. Ich bete für dich weiter und für euer Team und wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Dankeschön. Und viel Kraft. Danke, liebe Anna. Und schön, dass es dich gibt bis Dezember und dann fängst du ja ein neues Leben an mit Gott. Und Gott ist immer bei dir, Domian. Dankeschön, Anna. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir Tschüss. Auch. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss. 1:31 Uhr, unser Thema heißt heute der Sinn des Lebens. Was ist für euch der Sinn des Lebens? Wir haben jetzt gerade so über die persönliche Sichtweise gesprochen. Wir haben noch nicht gesprochen, vielleicht kommt das gleich noch, was ihr glaubt, was überhaupt der Sinn von all dem hier ist, wo wir sind. Was ist der Sinn dieser Kugel, auf der wir leben? Was ist der Sinn des Universums? Warum ist es so, wie es ist? Glaubt ihr, dass dahinter ein Sinn steckt, oder ist es alles irgendwie nur Zufall? Hier ist Achim. Achim ist 62. Guten Morgen, Achim. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Achim. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. So, du hast auch zum Thema Sinn des Lebens angerufen. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Also, zunächst mal, das Thema lautet nicht der Sinn meines Lebens, sondern der Sinn des Lebens. Okay. Das ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied, habe ich gerade nochmal erklärt, genau. Und wenn man das allgemein betrachtet, ist der Sinn des Lebens der Tod. Oh, das ist natürlich eine gewagte These. Nein, die ist nicht gewagt, die ist ganz selbstverständlich. Nein, nein. Erklär mal. Also gut. Der Sinn des Lebens ist der Tod. Ja, richtig. Würde es keinen Tod geben, könnten wir jetzt hier nicht miteinander kommunizieren. Warum nicht? Wir könnten ja ewig leben zum Beispiel. Nee. Dann wärst du ein Einzeller, ich wäre ein Einzeller, und was würden wir dann machen? Ah, du meinst, dass die Evolution gar nicht stattgefunden hätte ohne den Tod. Genau. So meinst genau. du das. Ah ja, das verstehe ich. Das ist natürlich klar. Und das muss in unserem Bewusstsein einfach im Hintergrund drin sein. Ich kann sehr gut verstehen, der Sinn des eigenen Lebens. Mhm. hat mit dem Sinn des Lebens vielleicht wenig zu tun. Kann man noch? Ja, das stimmt. Also, das heißt ja, um auf die erste Aussage zurückzukommen, die du gerade getätigt hast, ja. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass wir uns immer wieder und immer weiter fortpflanzen. Und dadurch begrenzt natürlich auch sind durch den Tod. Richtig, weil ohne Tod gibt es keinen Fortschritt, mhm. sozusagen, ne? In der Biologie. So, jetzt beziehst du das ja auf unsere kleine Mini-Erde. Hast du denn auch eine Antwort bezogen auf das ganze Universum? Ja, also ich halte es für nicht so sehr wahrscheinlich, dass es sehr viele Parallelwelten oder ähnliche Welten gibt es wie uns auf der Erde, weil die Möglichkeit sehr begrenzt ist. Weil die Möglichkeit sehr begrenzt ist, verstehe ich nicht. Nee, weil es gibt so viele Unwahrscheinlichkeiten, die das. Also die Frage ist ja, ob die ganze Welt, damit meine ich jetzt nicht nur unsere Erde, sondern alles, was wir wahrnehmen können, ob das einen Sinn hat. Das ist die Frage. Das hat nach Einstein keinen Sinn. Mhm. Weil wir diesen Sinn gar nicht begreifen können. Das ist das Problem. Ich glaube ja auch, wenn es einen übergeordneten Sinn hat, dann entzieht sich dieses komplett unserer Begrifflichkeit und unserer Sprache. Genau, ja. Also kann man da gar keine Aussage drüber machen. Nein. Man kann aber vielleicht noch weiter denken, dass vielleicht die Idee oder die Begrifflichkeit von Sinn und Sinnhaftigkeit nur eine menschliche Kategorie ist. Ja. Also, dass es gar keine Relevanz hat, könnte ja auch sein. Nee. Wir wollen ja den Sinn herbeiführen. Mhm. Nach unserer Logik oder nach unserem Verständnis. Ja, wir wollen einfach einen Sinn haben. Ja, danach giert der Mensch. Ja. Was hast du denn für dich für eine Antwort, was jetzt mal auf dein persönliches Leben bezogen? Was ist da der Sinn? Also natürlich begreife ich schon, der Sinn des Lebens ist der Tod, ist klar. Aber natürlich habe ich auch persönliche Ziele. Mhm. Wir den Sinn des Lebens ausmachen. Zum Beispiel, was wäre das? Beruflich, ich möchte Geld verdienen, ich möchte nicht total im Alter krank sein und so weiter. Also die üblichen Ziele, ne? Ziele sind ja nicht unbedingt Sinn. Nein, der Sinn meines Lebens entzieht sich mir. Okay, das ist auch eine klare Ansage. Ja. Achim, gut. Dankeschön für den Hinweis und die Differenzierung auch. Okay. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Dankeschön. Tschüss, Jan. Tschüss, ciao. Martin Luther King hat gesagt, wenn ein Mensch nichts gefunden hat, wofür er sterben würde, eignet er sich nicht zum Leben. Das ist auch ein heftiger Satz. Wir machen weiter mit der Petra. Die Petra ist 55. Guten Morgen, Petra. Ja, guten Morgen, Domia. Liebe Petra. So, ja. Wir beide reden über den Sinn deines Lebens zunächst mal. Was ist das für ein Sinn? Ja, also ich habe seit 2014 hatte ich eine schwere Kopf-OP. Ich hatte einen Tumor am Kopf. Ja. Und bin daran operiert. Am Kopf oder im Gehirn? Im Gehirn, ja. Im Gehirn, ja. Ja. Und dann war es halt so, dass ich auch immer gefragt worden bin, ob ich denn irgendwie was hätte, Kopfschmerzen oder wie auch immer was. Mhm. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite, mein Arm ist blau geworden, ich konnte den Urin da nicht mehr halten und dank meines Partners, der hat dann dafür gesorgt, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Mhm. Und da hat man dann festgestellt, dass du einen Tumor im Kopf hast. Ja. War das ein bösartiger Tumor? Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Gut, alles gut. Also alles gut. Gott sei Dank nicht. Nein, und da hat man mir auch dann, mir war echt gesagt im Nachhinein, also ich hätte, wie gesagt, noch 4 bis 6 Wochen zu leben gehabt. Ach du je. Das heißt, es war ganz, ganz, ganz knapp. Ja. Ja, das war ganz, ganz knapp. Wie groß war der Tumor? Wie eine Orange. Wie eine Orange? Wie eine Orange. In deinem Kopf? In meinem Kopf, ja. Das ist ja ungeheuerlich. Das. Du musst dir mal vorstellen, Domian, bei mir ist es halt so, durch die Kopf-OP, dass man hat meine Schädeldecke also oben aufgemacht und dann habe ich noch auf der linken Seite so eine Narbe. Mhm. Und bin auch diese Kopf-OP dann auch, wie gesagt, so eingeschränkt. Ne? So, das wollte ich jetzt gerade fragen. Eine kleine Frage, Peter. Hast du den Ton von deinem Radiofernsehen ganz abgedreht? Ich höre irgendwie so seltsame Echos im Hintergrund. Hast du es ganz runtergedreht? Ja, ja. Mach das bitte, ja. Hab ich. Das heißt, wenn so ein großer Tumor aus dem Gehirn herausgenommen wird, erstmal hat der ja ganz viel weggedrängt im Gehirn. Ja. Und das ist nun auch eine hochkomplizierte Operation, denke ich mir. Welche Folgen hast du, welche Folgeerscheinungen hast du durch diese Operation? Ja, also wie gesagt, meine Motorik, das ist so, dass, wie gesagt, mit meiner Denkweise, da gibt es wirklich Probleme. Von vornherein war es so, dass ich ja alles vergessen hatte. Ich wusste nichts mehr. Mhm. Ich wusste nicht, dass ich Kinder habe. Ich habe nicht gewusst, dass ich in einer Partnerschaft bin. Ach so, als du aufgewacht bist aus dem... Auch nachdem noch. Ich bin entlassen worden nach Hause und ich habe von nichts mehr gewusst. Wusstest du denn, wer du überhaupt bist? Nein. Du warst dir selbst ganz fremd? Ja. Hast du denn... Ich habe dann mit der Zeit wieder angefangen, wie sage ich immer, wie ein kleines Kind zu laufen. Nochmal, du hast doch deine nahen Menschen nicht mehr erkannt. Nein. Du warst in der Zeit ja verheiratet in einer Partnerschaft. Du hast deinen Mann deinen Partner nicht erkannt. Er kam zum Besuch und ich habe ihn nicht erkannt. Nein, er war für mich völlig fremd. Kam denn dann so allmählich nach Wochen wieder die Erinnerung? Dank meiner Familie. Hast du das die dann? Die hat mir dann ganz viel geholfen, ja. Hast du es dann wirklich alles ganz neu lernen müssen oder dämmert es dir dann so nach einer gewissen Zeit? Ich habe mir dann Bücher gekauft und habe so ähnlich wie Tagebuch alles jeden Tag aufgeschrieben. Konntest du dich denn an deine, zum Beispiel an deine Kindheit und Jugend erinnern? Nein. Also du warst... Das ganze Vergangene ist sowieso noch alles weg. Also das ist alles so, dass ich ja auch eine, ja, mitunter eine unschöne Kindheit hatte und auch Ex-Beziehungen, die nicht so schön waren. Da sagt man mir im Nachhinein immer, lass das doch, wenn das weg ist. Sei froh, dass es nicht mehr in der Erinnerung ist. Dass es nicht mehr da ist, ja. Glaubt man denn, dass es wirklich nicht mehr da ist, oder glaubt man, dass es ganz tief verschüttet ist und es doch irgendwann wieder hochkommt? Also was ich jetzt so merke, ich habe immer gemeint, wenn ich durch die OP, dass man mir auch viele Ängste genommen hat, ne? Mhm. Und da merke ich jetzt, die Ängste kommen nach und nach wieder. Aber wenn du sagst, du hast den Eindruck, die OP hat dir die Ängste genommen, dann musst du dich ja an die Ängste früher erinnern können. Ja, das kommt langsam dann so wieder, ne? Ja. Ja. Kriegt man da nicht totale Angst, wenn man aus so einer Narkoseoperation erwacht und quasi ein weißes Blatt ist und nichts weiß, was man ist, wer man ist? Ich weiß es leider nicht. Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, weil vor allen Dingen ist es ja auch so, man hat mir auch dann so viele Medikamente verabreicht damals, dass ich ja nach Hause kam und dann auch ein paar Wochen später zum Neurologen musste. Mhm. Und der mir dann auch im Nachhinein immer wieder sagt, also Frau Kraus, wenn ich Sie noch 2014 gesehen habe, und heute, das Himmelgrau, sie ist Also ein großer Unterschied zu vor 2 Jahren. Also im positiven Sinn, im guten Sinn. Ja, natürlich im positiven, ja. Wie geht es dir denn so körperlich heute? Körperlich ist es so, dass ich so nicht eingeht vom Kopf her natürlich, ne? Also manchmal ist es auch, dass ich mir sage, naja, ich vergesse es ja auch. Irgendwann dann vergesse ich mal so Sachen oder was. Aber so her, ich kann laufen, ich kann gehen, ich gehe viel spazieren. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ein zweites Leben geschenkt bekommen. Du kannst sehen, du kannst hören, du kannst fühlen. Ich kann alles. Ich kann wieder lachen, ich kann wieder alles machen und sagen, ich bin auch sehr, ein sehr ernster Mensch geworden, muss ich sagen. Naja, natürlich, ich meine... Du bist dem Tod ja auch haarscharf entglitten, so kann man das sagen. Jetzt aber zu unserem Thema, Petra, Sinn des Lebens. Wie empfindest du jetzt den Sinn deines Lebens? Den Sinn, muss ich dir sagen, ist das, dass ich einfach sagen kann, ich könnte eigentlich, ich lebe bewusst. Mhm. Ich lebe jeden Tag, als wenn ich immer sagen würde, okay, denn ich hatte ja letztes Jahr im Mai nochmal eine OP, nicht am Kopf, aber an der Schilddrüse. Mhm. Mir wurde, ich habe mir die Schilddrüse rausnehmen lassen müssen. Hat das mit dem Gehirntumor was zu tun? Nein. Gar nicht. Also eine Parallelerkrankung. Also beim Ultraschall damals wurde festgestellt, ich hätte 3 und 5 Knoten. Und in der Klinik haben wir festgestellt, ich hätte 19 Knoten. Mhm. Aber ich komme jetzt nochmal zurück auf deinen Satz. Ja. Der Sinn des Lebens ist, ich lebe. Das hast du gesagt, ich lebe. Ja. Das ist der Lebenssinn, ich lebe. Punkt aus. Ende. Ich bin 55 Jahre und ich sag mir einfach, alles, was ich jetzt noch erleben darf, das erlebe ich ganz bewusst. Was hättest du denn vor deiner schweren Erkrankung auf die Frage geantwortet? Was ist der Sinn deines Lebens? Was hätte ich da geantwortet? Also geantwortet hätte ich wahrscheinlich, leb doch so, mach einfach das. Mhm. Das ist einfach so und dann ist es so, ja, ist okay. Also da warst du relativ gleichgültig so dem gegenüber, was vielleicht das Kostbarste ist, was wir haben, nämlich das Leben. Ja. Ich habe viel geredet und habe immer, Petra, ist wohl. Aber jetzt merke ich schon, also für jeden Tag bin ich dankbar. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Morgens, mittags, abends und nachts, ich bin dankbar. Ich darf morgens aufstehen und sagen, Petra, schön. Wem bist du dankbar? Den Ärzten, den Professor, Gibt es auch noch eine höhere Instanz, die du da so im Sinn hast, dankbar dem Gott? Ja, dass ich immer jetzt auch im Nachhinein sage, es ist noch nicht so weit. Mhm. Es ist noch lange nicht so weit. Also du fühlst noch eine Aufgabe für dich? Ja. Was könnte das sein? Ja, eine Aufgabe, muss ich sagen. Also was ich immer gerne gemocht hätte und wollte eigentlich, ist das, dass ich auch in so eine Gruppe gehe. Ne? In was für eine Gruppe? In einer Gruppe für auch so Geschädigte, die auch so Kopf-OPs hatten. Achso, und um denen auch deine Erfahrungen weiterzugeben. Und denen auch Mut zu sprechen. Ich verstehe. Ja, ja, nicht so gleichgültig, einfach so bewusst und sagen, hey, ihr seid ja nicht alleine. Mhm. Petra, hast du durch diese schlimme Erkrankung und diesen gravierenden Eingriff die Angst vor dem Tod verloren? Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Glaub mir, das ist einfach so, dass ich mir sage, wenn mich jemand fragen, so wie du jetzt fragst, oder mein Partner oder so, also ich kann darauf auch schlecht antworten, weil ich mir einfach sage, ich möchte das noch gar nicht erleben. Mhm. Ich bleibe ja so tapfer und habe so viel Mut in mir. Und da muss ich noch schnell was erzählen, weil ich bin enttäuscht. Ich war dann nochmal 2014 im Dezember im Krankenhaus, weil wir waren dann an dem einen Nachmittag waren wir erst im Wechsel 3 Finger steif geworden, dann im Wechsel 2 Finger steif geworden und mein Mund war steif geworden. Und dann bin ich später mit ins Krankenhaus. Und dann hatte man davor gemeint, das wären so Krampfanfälle. Mhm. Das kommt hoch von der Kopf-OP. Mhm. Und dann beim MRT hat man dann festgestellt, ich hätte noch einen kleinen Tumor am Tropf, den hätte man wohl vergessen rauszunehmen und hätte Wasser im Kopf. Oh. Und jetzt das war mein Geheimnis, Domian. Das war bis jetzt im April, das ist ja mein Geheimnis. Ich habe niemandem was von erzählt. Mhm. Und jetzt im April hat sich beim Neurologen und durch den CT herausgestellt, ich habe gar nichts. Hat sich das schon war das eine Fehldiagnose oder hat sich ja, das von alleine eine Fehldiagnose? Ja. Mann, Peter, da fällt dir aber wahrscheinlich ein Stein vom Herzen. Ja. Das ist ja sehr schön. Das freut mich wirklich sehr für dich. Liebe Petra, ich freue mich auch sehr, dass wir beide uns kennengelernt haben und dass du auch unseren Zuschauern und Zuhörern erzählen konntest von deinen Erfahrungen in deinem Leben. Vielen, vielen Dank. Und weiterhin alles Gute und viel Glück und ja, wertschätze das Leben. Das muss ich dir gar nicht sagen, das machst du selbst. Das muss ich dir wirklich nicht sagen. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ich gucke dir jede Nacht. Ich finde das so spannend mit dir. Dankeschön. Mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich habe noch ein Zitat von dem großen Dichter Novalis gefunden, dem großen Romantiker, der eine etwas arrogante Einstellung zu diesem Thema hatte. Der sagte, nur ein Künstler kann den Sinn des Lebens erahnen. Das ist schon ziemlich elitär. Ich finde, da liegt er komplett falsch. Hier ist Rosemarie. Rosemarie ist 75. Guten Morgen, Rosemarie. Guten Morgen, Domian. Liebe Rosemarie. Ich freue mich sehr, dass ich dich endlich mal erreicht habe. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, also ich sehe deine Sendung schon sehr lange. Ja. Und gerade dieses Thema ist für mich ganz wichtig. Ich sitze seit 27 Jahren im Rollstuhl. Ja. Und habe davon über 20 Jahre eine Selbsthilfegruppe geleitet, bin jetzt noch ehrenamtlich tätig. Mhm. Und für mich besteht der Sinn des Lebens darin, dass ich Vorbild sein möchte für Menschen, die eine Behinderung haben und die ein glückliches und zufriedenes Leben noch führen kann. Also ich bin rundum glücklich und zufrieden. Das ist ein sehr, sehr gut erklärter Sinn und eine sehr sinnvolle Tätigkeit, die du da beschrieben hast. Ja. Die glaube ich, sehr viel dir zurückgibt, ne? Wenn du genau. Ja. Also ich konnte schon so viel anderen Menschen helfen. Wieso sitzt du denn seit 27 Jahren im Rollstuhl? Ja, das ist bis heute noch nicht hundertprozentig festgestellt worden. Ich war innerhalb von ein paar Stunden gelähmt. Ach, ohne Vorerkrankung? Naja, sagen wir mal, ich fühlte mich nicht wohl. Ich hatte Schmerzen in der Leistengegend. Und das war alles nicht so einfach. Aber keiner ist darauf gekommen, was ich habe, weil ich damals ja erst 48 Jahre alt war. Ja, ja. Ja, also der Tag, als das passiert ist, der läuft bei mir noch ab. Genau beschreiben. Wie ist das passiert? Ja, ich wollte morgens arbeiten gehen und merkte, dass mir die Beine weggehen und ich nicht mehr laufen kann. Und das war am 2. Juli 1989. Da gerät man doch in große Panik und Angst. Ja. Ja, aber ich hatte so eine Schmerzen, also ich habe mich dann zum Fenster geschleppt, ich war alleine im Haus und habe um Hilfe gerufen und dann kamen Nachbarn und haben mich erstmal hingelegt, dann haben sie meinen Mann von der Arbeit geholt und ich aber in der Klinik war, hat sehr lange gedauert, weil keiner wusste, was ich habe. Es bezog sich ausschließlich auf die Beine oder konntest du die Hände, nein, die Arme auch nicht? Die Hände konnte ich Gott sei Dank noch bewegen. Mhm. Aber auch die Lähmung betraf dann das ganze Gesäß, die Blase und stieg immer höher. Und wurde immer schlimmer? Ja. Und was dann haben... Dann bin ich in der Charité gelandet in Berlin. Ja. Und da nahm man an, das ist ein Bandscheibenvorfall, hat sich nicht bestätigt. Ja, und dann hat man gesagt, naja, man muss abwarten. Aber die Diagnose war nachher so, dass es hieß, ich werde den Rest meines Lebens im Bett verbringen. Ach du lieber Gott. Und aber die konnten nicht sagen, was es ist? Nö. Bis heute nicht? Nein, weil es, ich war, das war 89, naja, man nimmt jetzt an. Also es war 89. Mhm. Zu DDR, ich habe in der DDR gewohnt. Ah, das war noch vor der Wende, genau. War ja. noch vor der Wende. Ja, ja. So, da gab es ein MRT in ganz Berlin, in der Charité. Und ich da reinkam und die Untersuchungen losgingen, ja, war eigentlich im Prinzip alles schon zu spät. Ach du je. Ja. Ach du je. Und da habe ich von Juli bis zum 7. November, das werde ich bis heute nicht vergessen, in der Charité gelegen. Und bin dann am 7. November entlassen worden, habe aber so gekämpft, dass ich es in Rollstuhl geschafft habe. Und das war immer mein Ziel. Ja, das heißt, du kannst dich, kannst heute deinen Alltag bewältigen. Ja. Natürlich mit Einschränkungen. Natürlich, na klar. Nicht aber, mit großen Einschränkungen. Aber Arme und Hände sind nach wie vor... Ja, und mein Kopf Gott sei Dank auch. Das höre ich sehr gut, ja. Ja. Aber noch mal die Frage. Du bist doch sicherlich im Nachhinein dann, auch nach der Wende, als da mehr Medizin möglich war und mehr MRTs und weiß ich was alles, hast du dich doch sicher noch mal genau untersuchen lassen. Ja, also man nimmt jetzt an, man kann sagen, es war wie ein Infarkt im Rückenmark. Ach so. Also eine ganz schwere Durchblutungsstörung im Lendenbereich. Und da kann man nichts mehr gegen machen jetzt. Also zu heutigen Zeiten oder nach der Wende hätte man was machen können. Das heißt, das ist jetzt dein Schicksal, das musst du akzeptieren? Ja, und das konnte ich, habe ich gelernt. Und ich war früher eigentlich so eine kleine, ruhige Maus. Mhm. Und meine Mutter sagt immer, die sind zwischen 96. Also mich hätte, ich hätte mich sehr positiv entwickelt. Ich bin sehr selbstbewusster geworden, viel selbstbewusster geworden durch die Krankheit. Höchstwahrscheinlich auch dadurch, dass ich diese Selbsthilfegruppe so lange geleitet habe, durch Seminare. Ich habe sehr viel für andere gelernt, für mich gelernt. Und ich sage immer, mein Glas ist halb voll und nie halb leer. Kannst du erklären, Rosemarie? Ja. Was genau der Auslöser war, dass du gesagt hast, okay, es ist jetzt so, wie es ist und ich muss nach vorne schauen. Ja, das hängt auch mit meiner Familie zusammen. Ich wollte den Kindern nicht zur Last fallen, wie man so schön sagt. Ja, das ist ja so gängig, dass man sagt, nicht zur Last fallen. Ja, ja, ja. Und ich habe gesagt, ich möchte wieder so selbstständig wie möglich werden. Gab es zwischendurch in stillen Stunden doch depressive und dunkle Zeiten? Ach, natürlich. Vor allen Dingen ist denn 1996 mein Mann ganz plötzlich gestorben. Ja, und das war natürlich nochmal so ein Knackpunkt. Da habe ich überlegt, mein Gott, was machst du denn? Also ich hatte schon überlegt, bleibst du am Leben, gehst du raus? Also es war ganz furchtbar. Und da habe ich mir aber gesagt, nein, das hat die Familie nicht verdient. Die sind für dich da. Und das kannst du denen einfach nicht antun. Liebe Rosemarie, auch eine tolle Einstellung. Der Lebenssinn besteht darin, also anderen Leuten beizustehen und deine Erfahrung weiterzugeben und einfach zu helfen. Zu helfen. Ja, und das ist so wichtig. Und man bekommt so viel zurück. Also ich mache das sehr intensiv. Jetzt nur noch mache ich, wir haben einen Erzählkaffee im Krankenhaus Rüdersdorf. Da kommen neue Betroffene hin, für die die Ärzte ja am Anfang keine Zeit haben, um so die Sorgen loszuwerden. Und da ist man dann meistens so, sagt man mir jedenfalls, ein positives Beispiel, wie man sein Leben gestalten kann. Ich bin ganz ganz sicher, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du ein total positives Beispiel und wirst die anderen Leute sehr gut animieren und anfeuern können. Ja, und es ist auch so, dass ich sage, man muss ja nicht im Rollstuhl sitzen und eine graue Maus sein. So genau ich ist es. Ich bin zwar 75, aber ich schmink mich, ich ziehe mich schick an. Du klingst wie 55. Also. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Alles gut. Also ich habe einfach Freude am Leben und ich möchte auch mindestens noch 10 Jahre leben. Ach, ich sag mal 20 Jahre noch. Naja, ob das möglich ist. Und ich muss dir auch sagen, ich habe eine große Ehrung, mir ist eine große Ehrung widerfahren. Ich habe denn vor 3 Jahren den Verdienstorden der Bundesrepublik bekommen für meine Arbeit. Gratulation, sehr gut. Weil ich auch im Ort hier sehr viel dazu beigetragen habe, dass so die Berührungsängste nicht mehr da sind. Liebe Rosemarie, Glückwunsch, schön, dass du angerufen hast und weiterhin alles Gute und toi, toi, toi. Ja, ich wollte eben dir sagen, dass es auch ein Leben mit Behinderung und einem Rollstuhl gibt. Und da muss ich dir ganz schnell noch was sagen. Ganz schnell. Ich finde, du hast immer ganz schicke Hemden an. Dankeschön. Sehr nett von dir, Rosemarie. Und alles Gute. Tschüss. Alles Gute für Ciao. Dich. Ciao. Tschüss. Und hier ist noch der Mesut, 39. Guten Morgen, Mesut. Guten Morgen, Domian. Hi. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit. Fangen wir sofort mit der zentralen Frage an. Was ist der Sinn deines Lebens? Also der Sinn meines Lebens war früher mit Anfang 20 bestand er da drin, dass ich gesagt habe, ich möchte so viel Geld wie möglich verdienen und dann halt auch einen guten Job haben. Und daraufhin, so dass ich habe mich voll darauf fokussiert und das hat auch super geklappt, Domian. Also das war echt gut. Ich habe nachher so viel Geld verdient. Mhm. Ich habe das wirklich erst geglaubt, wo ich so eine Bahn abgeholt habe und mir eine Tasche reingetan habe. Also war schon wirklich. Was hast du beruflich gemacht? Wir waren selbstständig gewesen mit einem Kollegen zu der besten Zeit mit Handyläden. Okay. Und lief auch sehr, sehr gut. Nur, wir haben jetzt wirklich nicht mehr Fähigkeiten. Ich muss das jetzt ganz kurz nochmal knackiger abkürzen. Genau. Und auf jeden Fall bin ich sogar nach Hollywood geflogen, am Rodeo Drive ein Steak gegessen für $128. Aber je mehr ich solche Sachen gemacht habe, umso unzufriedener wurde ich eigentlich. Mhm. Weil wenn man das dann alles hatte, so ich hatte dann wirklich alle Möglichkeiten gehabt. Mhm. Und dann habe ich mir, das Ganze ist sogar in einer ganz schlimmen Drogensucht geendet. Ah. Weil die Unzufriedenheit, die ist immer mehr geworden dadurch. Ne? Wo stehst du heute? Heute stehe ich da, dass ich jetzt seit 5 Jahren komplett abstinent bin von allem. Ja. Mhm. Und der Sinn des Lebens ist für mich heute, ja, so wie die Frau gerade gesagt hat, ich habe ein paar Sätze mitgekriegt, und einfach ein besserer Mensch zu werden und dankbar zu sein dankbar zu sein für das, was man hat und anderen Menschen zu helfen, ja, wo man kann. Sehr ich bin gut. ehrenamtlich in so einem Integrationsverein tätig. Mhm. Und machst du heute beruflich? Wo kannst du von dem Geld leben, was du früher verdient hast? Ich verdiene jetzt nur noch einen Bruchteil davon, aber ich bin eine Million mal zufriedener wie damals. Lieber Mesel, ich freue mich, dass du noch dran gekommen bist. Jetzt ist die Sendung leider gleich rum. Ja. Danke für deinen Anruf, danke für deine Worte. Super. Domian, ich verfolge deine Sendung wirklich schon die ganze Zeit. Super. Also, dankeschön, Mesut. Ich muss Schluss machen. Tschüss. Ciao. In der Technik, Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin und gute Nacht. Tschüss.